Alô, aqui é o William, do Wolfsburg. Queria mandar um abraço para todo mundo da rádio aí. Valeu, um abraço. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart fähig, 2-0 in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des Wölfe Radio, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, bittere Niederlage gegen Bremen werden wir nochmal aufarbeiten. Wie wir uns da selbst geschlagen haben, mache ich mit meinem Wölfe Radio Arena Live-Kollegen Malte Truxius. Und ja, spreche natürlich auch über das Spiel gegen den SC Freiburg. Da ist Michael Schröder zu Gast. Er ist mein Pendant beim SC Freiburg, nämlich vom Füchsle Talk Podcast. Ja, und dann sprechen wir natürlich auch über das Thema Stimmung. Mal wieder typisch. Aber vierte Ecke jetzt, ausgeführt von Mimedi weg vom Tor. Kommt der Ball in die Mitte, da ist Bruce, kann sich lösen und Tor, stark, gut gespielt, das heißt gut gespielt, gute Ecke auf den ersten Pfosten. Jay Brooks, der sich da löst, den Kopfball in die Mitte bringt und Weghorst steht da wieder goldrichtig, wie ein Torjäger stehen muss und drückt den Ball dann über die Linie. Ausgleich 1-1 und wir sind wieder da. Genau, so muss es auch sein. Ja, als Torjäger musst du da stehen, wo es weh tut, und da hat er jetzt gestanden, hat den Ball abgekriegt, hat den Ball bloß rein hier, rein verlängert ins Tor. Ja, aber Brooks hat den Kopfball gut gesetzt. Ja, gut gesetzt fand der Roy, der uns wieder geholfen hat bei Wölfe Radio Arena Live, als Gast dort gewesen und ja, wunderbar mitkommentiert das Ganze. Danke nochmal an unsere Vereinslegende Roy Präger. Ja, trotzdem am 1:1 kann man dann schon sehen, da hat man eigentlich gedacht, jetzt geht es wieder so aufwärts. Und da, das Spiel gegen Bremen würde natürlich jetzt auch gleich nochmal massivst beschäftigen, die ja, bittere Niederlage da, das 3:2 am Sonntag. Und das tue ich mit meinem Kollegen von Wölfe Radio Arena Live, Malte Truxius, grüß dich. Hallihallo, schöne Grüße. Ja, Malte, dein Fazit nochmal, so jetzt auch mit ein bisschen Abstand? Ja, das Beste war tatsächlich Wölfe Radio Arena Live. Und da kann ich auch nur wieder jemandem allen sagen, haut euch den einen Knopf ins Ohr und hört's, während ihr im Stadion seid. Wir können nämlich den Mehrwert bieten, da gerade bei Heimspielen haben wir auf jeden Fall einen Kontrollmonitor. Wir können Situationen nochmal aufdröseln und euch da dann sagen, was los war, ob es wirklich abseits war und was nicht. Da sind wir ja faire Sportsmänner. Und nach wie vor, ich habe es Roy auch gesagt, ich habe selbst einen Kumpel aus Brandenburg, die haben einfach diesen geilen, ich sage jetzt mal Berliner Dialekt, und den mag ich einfach. Sozusagen. Ja, Slang. Ja. Ich finde es einfach großartig. Ja, zum Spiel. Okay, Fazit Spiel. Erste Halbzeit gefühlter Kopfkater, weil zweite Halbzeit waren wir körperlicher fit. Also körperliche Fitness haben wir. Aber gedanklich waren wir irgendwo noch zwischen Lemberg, Wiff und Wolfsburg. Im Flieger geblieben. Die ja, ne, man sagt immer, die Frische. Seele reist mit oder eben nicht. Und da waren sie noch, also schlafmützig teilweise. Man kann es gar nicht so richtig beschreiben. Doch, kann man. Kann also beziehungsweise, tun. Ja, man kann es natürlich mit Fakten dann festmachen. Aber wenn man die Spiele auch gesehen hat, es ist natürlich blöd, das jetzt einen einzelnen Spieler rauszupicken. Aber ich fand, unser Kapitän hatte nicht so den besten Tag erwischt. Dann finde ich auch Jérôme Roussillon war so ein bisschen, ja, der wurde aktiv, wenn er den Ball am Fuß hatte. Und also diese Gedanklichkeit habe ich an dem so ein bisschen gemerkt. Die haben alle, und das ist so ein kleiner roter Faden, der sich schon so ein bisschen durch die Saison zieht, die Präzision bei den Pässen, die relativ einfach sind, wo selbst wir beiden vielleicht noch, ne, so 2-Meter-Pässe, wo so 2-Meter-Pässe natürlich dann ankommen müssen, dann sind die doch mal 20, 30 Zentimeter neben dem Mann. Der Stürmer, der losläuft, der wird aber im Rücken angespielt. Und ja, so du sagst was durch. Ganz, was, du hast es quasi jetzt schon sehr gut zusammengefasst. Das sind nämlich genau die Punkte, die ich auch gesehen habe dort. Denn das eine ist, du gehst ins Spiel und bist ein bisschen schlafmütziger. Jeder erste Kontakt ist irgendwie unsauber, der Ball verspringt, lässt die Bremer, die das gut gemacht haben zugegebenermaßen, sehr aggressiv angelaufen in der ersten Halbzeit, lassen quasi gar kein Aufbauspiel zu beim VfL. Aber auch selber, wenn man dann die Kugel am Fuß hatte, kommt der Ball nicht so richtig an. Dann gerätst du in Rückstand, durch ja, so ein Ding, der Arm da oben, sage ich mal, der hat irgendwie nichts zu suchen. Das hat Pech gehabt, der Elfmeter. Berechtigt. Ist berechtigt, kann man, glaube ich, pfeifen aus meiner Sicht. So, und dann liegst du 1-0 hinten. Und dann kommst du in dieses Spiel zurück, 1-1. Und dann denken alle, ah, jetzt geht's irgendwie wieder. Ja, und an dem nächsten Moment hast du dann wieder den Punkt, das 2-1 fällt nämlich, wie du, was du eben gerade angesprochen hast, schlampiger Pass von Robin Knoche hinten raus. Die Bremer schalten schnell um. Und weil in dem Moment auf der gegenüberliegenden Seite Jérôme Roussillon im Aufbauspiel schon aufgerückt war, hat er dann sozusagen Rückstand, was die Meter angeht, auf seinen Gegenspieler, in dem Fall Bittencourt. Und dann war es nämlich so, und das ist das, was mich daran eigentlich ärgert, in dem Moment, wo du siehst, dass dein Gegenspieler 10 Meter Vorsprung hat, ja, und du eigentlich falsch stehst und die Bremer umschalten, da hätte er, glaube ich, im Vollsprint zurückgemusst. Und das hat er nicht gemacht. Und in dem Moment kommt die Flanke rein, Bittencourt vollendet sehr sehenswert per Kopf und du legst wieder 2-1 hinten. Weil der Aufbau schlampig ist, weil du das dann nicht richtig vernünftig verteidigst und hinten raus, ja, sag ich mal, auch nicht den Einsatz bringst, um vielleicht noch mit dem letzten Willen das Tor dann noch zu verhindern. Ich kann nur nicken, ja. Was keiner hört. Zu Recht. Zu Recht. Also das sind die berühmten Rückschritte, die auch Wout Weghorst zum Rasen gebracht hat. Ich meine, ohne Wout würden wir wahrscheinlich absteigen, in Anführungsstrichen. Nein, so schlimm ist es wahrscheinlich nicht. Aber der ist natürlich Bombe, der Kerl, und geht auch immer voll voran, mit was den Einsatz und so weiter angeht. Und ja, der war mega, wie immer, wenn er verloren hat, war mega pisst. Und was er nach dem Spiel bei dir, Malte, am Mikro gesagt hat, das hören wir uns auch nochmal an. Gibt einfache Spieler, gibt keine einfachen Gegner. Aber ist klar, dass wir zu Hause gegen Bremen nicht leisten, wie die jetzt haben, dass du das Spiel einfach gewinnen musst. Und, aber gut, sind wir jetzt noch nie in Verführung, so ganz ehrlich muss es auch sein. Und, das nervt mich auch, weil ich finde einfach, dass es uns zu oft passiert, dass wir ja, dann so nach zwei sehr guten Spielen, dass wir doch wieder ein bisschen zurückfahren. Und, das ist einfach ein Tauschen, das es hat. Und wir müssen nämlich schnell verbessern, wenn wir weiter hoch werden. Nach zwei Spielen, ja, wieder so enttäuschend. Wenn ich das natürlich jetzt nochmal höre, muss ich sagen, es ist ja dann doch eine 6-Punkte-Woche gewesen. Natürlich nur 3 Punkte in jedem Wettbewerb. Aber, ja, man kann es auch natürlich noch positiv sehen. Ja, müssen wir letztendlich schon. Aber es ist schon dieses Auf und Ab, ne, was eigentlich, diese mangelnde Konstanz. Was ja, ist, aber bei Wout natürlich auch eine Szene, du weißt wahrscheinlich noch, in welcher Sekunde in der Minute es war. Nee, habe ich nicht. ja, jetzt weiß der Zuhörer, dass wir vorher schon drüber gesprochen haben. Er köpft aus dem, ich glaube, es war eine Ecke oder ein Freistoß, eine Ecke, glaube ich, köpft den Ball aus dem 16er raus, rennt zur Eckfahne, weil er erwartet, möglicherweise kommt er wieder. Der Ball hat da auch irgendwie an der Seite was zu tun mit ein paar Bremern und wehrt ihn wieder ab. Also, dass das unser Mittelstürmer macht. Ja, das ist eigentlich eine Frechheit, ne? Unterm Strich. Er klärt den Ball aus dem 16er, rennt hinterher und klärt dann nochmal die Flanke sozusagen. Ja, zeigt aber seine Einstellung. Muss man jetzt fragen, wie ist das aufgeteilt? Vielleicht ist das so ihm zugeteilt. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Das ist so ein bisschen symptomatisch, fand ich grundsätzlich. Hat mir immer mal wieder die Unterstützung gefehlt bei Einwürfen. Die haben gefühlt so lange gedauert, dass man schon Zeitverzögerung oder Spielverzögerung hätte pfeifen können. Da sind die Abläufe irgendwie noch nicht so richtig klar. Plus natürlich auch nochmal die erste Halbzeit. Die waren kopflich. Ja, die mentale Schwäche, also anders. Was ich auch gehört habe, ist, dass es natürlich auch schwierig ist, so mit dieser Mehrfachbelastung und Europapokal und Reisen, da muss man sich ein bisschen dran auch jetzt, sag ich mal, ein bisschen dran gewöhnen. Nichtsdestotrotz sind es so die Dinger, gerade auch dann so Spiele gegen Bremen, eine Mannschaft, der im Tabellenkeller, da kommen wir nachher nochmal drauf, weil die kommenden Aufgaben, die werden ja nicht leichter vom Papier her. Jein. Ja, so. Und das sind natürlich so Sachen, die darfst du dir vor allen Dingen so vom Spielverlauf her, darfst du ja so ein Spiel nicht, das Ding darfst du eigentlich nicht verlieren. Sagen okay, so. Wir ja. gehen eine Woche zurück gegen Frankfurt. Wir ja. sind die Frankfurt immer zu Hause irgendwie ja, ja, das Bein ist, stellen. Das sind und Werder so Gegner ist halt irgendwie genau der Kackgegner, den wir dann immer haben, gegen den wir immer kacke aussehen, um es mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Ob das jetzt Karma oder was auch immer, es war natürlich scheiße. Wir haben auch beide, wir haben ja nebeneinander gesessen, schlechte Laune gehabt und das ist blöd. Ja, das war mal wieder so, wieder eine Lehrstunde. Und unser ja, und die andere Lenny-Serie hat sich da dann fortgesetzt, ne? Von wegen, ne? Ich wollte sie doch. Kann man gleich nochmal drüber reden, weil wir sind noch nicht so weit in der Aufbearbeitung. Aber der Punkt ist einfach der, dann liegst du 1-2 hinten und kommst nochmal zurück, weil die zweite Halbzeit war die Leistung ja deutlich besser. Und da hast du ja auch eine Menge Torchancen gehabt, wo du irgendwo in der ersten Halbzeit, das möchte ich auch noch erwähnen, die Riesenchance von Viktor, den muss er natürlich auch machen, dann läuft das Spiel vielleicht auch nochmal ganz anders. Aber du hast natürlich genug Chancen auch gehabt in der zweiten Halbzeit mit entsprechenden Abschlüssen. Und das ist natürlich dann ärgerlich, wenn die Kugel dann nicht reingeht. Aber dann fällt dieses Tor auch zugegebenermaßen sehenswert. Ja, und das hören wir uns auch nochmal an bei Wölfe Radio Arena Live. Busseljau setzt sich schon gut durch auf der Grundlinie, bringt den Ball in die Mitte. Ah, da ist keiner, rutscht durch, Gila Bugi. Auf den 16, legt nochmal ab auf William, William schießt. Tor! Ja! Tor! Gut gemacht, gut gemacht. Hat sich in Häkchen die Umstellung schon gelohnt. Roussillon setzt sich auf links durch, geht bis auf die Grundlinie, bringt den Ball in die Mitte. Da ist erst keiner, alle tauchen drunter durch, sodass im Rückraum auf Höhe des 16ers, auf der 16er Linie, Gila Bugi an den Ball kommt. Der sieht nochmal William links von sich besser postiert, legt rüber und William mit einem schönen Schlenzer lässt Pavlenka dann keine Chance. Ausgleich 2-2, wir sind wieder da. Wir sind wieder da und auch zu Recht sind wir da. Wir haben jetzt guten Druck aufgebaut und haben das 2-2 jetzt auch verdient. Ja, und danach, Malte, korrigier mich, haben alle gedacht, jetzt drehen wir die Kugel noch und jetzt drehen wir das Spiel noch und gewinnen das Ding noch. Und war das vielleicht genau der Fehler? Der Mann neben mir hat gesagt, als Ginzek eingewechselt wurde, der macht jetzt noch die dritte Bude. Ja, ich, wer war das? Bestätigt. Wer war das? Das war der Fußballprofessor. Ja, ich hab's gesagt. Aus der Westkurve. Es war, glaube ich, ein Fehler. Ja, aber das ist genau dieses Gefühl. Ich meine, das ist das Schöne, dass wir sowas haben beim VfL. Aber ja, wir sind doch Fans und natürlich waren wir euphorisch und ey, geil, wir sind dabei, das Spiel zu drehen. Und ja. Bremen, nochmal, wir waren körperlich in der zweiten Halbzeit viel präsenter, viel fitter und Bremen war da nicht mehr so. Die haben auch mehr verwaltet. Klar, Kohfeldt hat dann offensiv eingewechselt, wurde so, okay, das kann uns aber in die Karten spielen. Natürlich immer noch so, wir haben die letzten Spiele auch gerne mal so eine Stunde gut gespielt und dann nach hinten raus nicht mehr. Das war, nö, wir waren da alle sehr positiv. Aber ja, dann kommt halt so ein, ich bleib mal bei dem K-Wort, wieder so eine Aktion. Ich habe jetzt auch... Stichwort zu viel gewollt. Also das ist ja genau der Punkt. Ne? Und da passt es hervorragend rein, die Szene zum 2-3, nämlich in Form von Josip Brekalo, der da in dem Moment einfach zu viel gewollt hat. Hören wir uns auch mal kurz nochmal an. Über Brekalo, der ist noch frisch, der hat jetzt auch Platz. Der hat Platz vor sich, der kann laufen. Geht ins 1 gegen 1 gegen Gebrselassie. Was macht er? Zieht nach innen, hat noch ein paar Meter, schießt, aber auch da wieder geblockt. Aber er kriegt den zweiten Ball, hat nochmal Platz, versucht dann links vorbeizugehen, aber wird dann aufgehalten von Eggestein, der jetzt wieder nach vorne treibt. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Die Bremer sind stark im Kontern. Wieder guter Ball. Oh, Fraschica, der ist im 16er, der ist da ganz alleine. Schießt und Tor! Oh, nein! Das gibt es nicht. Aber das kann nicht sein. Das gibt es nicht. Jan, das kann nicht sein, damit wir keinen Zugriff kriegen in der Zentrale. Das kann nicht sein. Gut, Josip verliert den Ball vorne, ja, nach einer guten Aktion. Also, eher schlechten Aktion, weil er da wieder durch den Mann dribbeln wollte. Also, das kann nicht sein. Und jetzt kurz vor Schluss, also 3-2 für die Bremer. Ja, 3-2 für die Bremer. Und Roy hat es genau richtig beschrieben. Das ist natürlich auch bitter. Vorne den Fehler gemacht am 16er und gefühlt 5 Sekunden später fällt auf der anderen Seite das Gegentor, die Niederlage damit, das dann besiegelt. Aber ist das nicht symptomatisch? Josip Brekalo will kommen von der Bank, will was zeigen, Spiel läuft jetzt eigentlich in deine Richtung, ja, und dann übertreibt er es in dem Fall mit dem Einzelspiel, übermotiviert, möchte ich mal sagen, anstatt den besser Postierten zu suchen, zweimal ins Dribbling gehen, dann die Kugel verlieren, dann in den Konter laufen und alle denken nur nach vorne. Ist das nicht naiv, um es mal positiv auszudrücken? Nein, habe ich eine ganz andere Haltung zu. Ist ja gut. Ja, weil, witzigerweise... Danke, Malte, dass du da warst heute. Tschüss, warte, ich mach, wo ist nochmal der Sound mit dem Türenklatschen? Ich habe tatsächlich auch, mein Vater hat ja auch eine Dauerkarte, mit dem nochmal gesprochen, habe ihn gefragt, was nimmst du so, was dein Fazit vom Spiel, seine erste Antwort war, die Verkaufsstände waren besser, die Schlangen waren nicht mehr so lang. Okay. Jeder war, hat seine Wichtigkeit beim Stadionerlebnis. Naja, dann macht er natürlich, ja, da ist der Brekalo viel zu ballverliebt. Dann habe ich gesagt, finde ich jetzt nicht. Weil, wenn wir nochmal zurückspulen, man hört, wie Brekalo ja den Ball verliert und ihn sich wieder erkämpft. Und dann kommt die zweite Aktion, bei der er den Ball verliert, die dann zum Tor führt. Er hat zu viel gewollt, naja. Ich habe meinem Vater dann gesagt, du nennst ihn zu Ball verliebt. Aber hätte er jetzt quer gespielt und würde das regelmäßig machen, eben auf Sicherheit, würde man hören, der traut sich nichts. Jetzt hat er sich was getraut, hat den Ball verloren. Und dann muss aber auch natürlich, und das ist eine Mannschaft, er muss hinterherlaufen, das Mittelfeld muss drauf, Ja, aber dann läufst du so einer Mannschaft und dem Angstgegner wie Bremen genau in so ein Ding rein. Und der Rashica ist jetzt auch nicht langsam, kommt ja auch noch mit dazu. Ich habe gestern noch gehört, es sei der schnellste Spieler der Liga. Ja, zumindest ist er schneller als Serge Gnabry, was schon mal... Der stand gestern nicht auf dem Platz. Ja, genau. Aber wahrscheinlich schneller als unsere Innen- und Außenverteidiger. Ja, ich finde gut, dass er sich da ein Herz fasst, dass er frisch rauskommt und dann das versucht. Klar hat er sich dann da verdribbelt, aber er soll verdammt nochmal das weitermachen. Wenn er es jetzt bei 10 Versuchen immer vergeigt, dann können wir mal drüber reden, dass er vielleicht doch zu Ball verliebt ist. Aber sowas wollen wir doch auch eigentlich sehen. Ja. Von daher nicht so richtig Vorwurf. Insgesamt ist es auch so, der VfL Wolfsburg ist eigentlich eine Mannschaft, die selten in einen Konter läuft. Jetzt war es dann halt gegen Bremen tatsächlich auch der Fall. Da ja gleich zweimal sozusagen, das 2:1 war ja auch schon so das Gegentor, wo ein in Konter gelaufen ist. Aber natürlich muss man da auch nach dem Ballverlust von Josip dann noch ein bisschen besser verteidigen, was das angeht. Kommen wir mal auf die Zahlen zu sprechen nochmal. Ich sag's dir. Wie heißt das nochmal, wenn man hier mit dem Mund Dingsbox? Was? Beatboxen? Beatboxen. Naja, soll ich meinen Beatbox-Trailer-Jingle für deine Lenny-Serie? Brauchst du nicht. In dem Fall ist es tatsächlich so, der VfL Wolfsburg verliert das Spiel bzw. gewinnt nicht, wenn er weniger läuft als der Gegner. Ja, und in dem Fall war es wieder so. Die Bremer sind einen Kilometer mehr gelaufen als der VfL. 118 Kilometer, 117 immer noch ein guter Wert, die der VfL abgerissen hat. Aber 118 halt die Bremer unterwegs gewesen und schon verlierst du das Spiel. Ich kann mir ganz viele Leute noch erzählen, dass das nicht immer was damit zu tun hat, aber in dem Fall, wir rechnen da mal am Ende der Saison, rechnen wir da mal nach. Ja, und die andere Lenny-Serie hat leider auch schon Bestand, ja, immer wenn der Lenny bei unter 10 Grad im Stadion sitzt. Wer hat die eigentlich mal ins Leben gerufen? Verliert er das Spiel, also insofern verliert der VfL das Spiel. Ja, gut. Ich hätte eine neue Theorie, vielleicht einfach, wenn der Jan ein Heimspiel kommentiert, alleine macht oder beziehungsweise mit einem Gast macht, dann kriegen wir auch keine Punkte. Okay, gut. Das werden wir dann auch mal überprüfen am Ende der Saison. Ein weiterer Schlüssel, die Bremer, Mehrzahl der Zweikämpfe auch gewonnen, war auch so ein bisschen der Schlüssel zum Sieg. Die haben eigentlich eine unterirdische Passquote gehabt. Das hat man, glaube ich, in der zweiten Halbzeit auch gesehen. 65% der VfL mit 75. Ja, besser, aber auch nicht geil, sagen wir es mal so. Und dann schauen wir doch noch mal auf unsere, Spieler dann im Detail. Du hast vorhin mal Jérôme Roussillon angesprochen, der auch ja aus meiner Sicht auch ein bisschen weiter weg ist von seiner Bestform, ehrlich gesagt. War zwar da am zweiten Tor beteiligt, aber trotzdem denken wir alle, dass Jérôme auch viel besser spielen kann. 76% Passquote, 47% Zweikampfquote, Laufleistung mit über 11 Kilometern. Tadellos, hätte ich jetzt fast gesagt, da auf der Seite, da kann man nichts sagen. Pendant auf der anderen Seite, William Torschütze, 80% hat er seiner Pässe an den Mann gebracht, also relativ sicher gewesen dort und 43% Zweikampfquote. Ja, das geht, glaube ich, immer noch ein bisschen besser da auf dem Flügel. Aber woran es so ein bisschen auch gelegen hat aus meiner Sicht, dass wir auch so kreativ nicht ins Spiel gekommen sind, da tun wir uns ja echt schon ein bisschen länger schwer. Schauen wir auf die Werte von Admir Memedi zum Beispiel. 69% Passquote, 40% Zweikampfquote, 69% Passquote von jemandem, der das Spiel auch mit ordnen soll, ja, der da auch mal das kreative Element mit reinbringen soll. Siehst du, dass vielleicht da in die Richtung... ja, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr hätte rotiert werden müssen. So, also das, um dieses Element noch mal mit reinzubringen. Wir sind ja in der komfortablen Lage jetzt. Im Nachhinein bist du immer schlauer. Ja, ja, natürlich. Na, ist so. Also auch noch mal zu Jérôme Roussillon. Laufleistung gut. Ich glaube, der war einfach gedanklich so ein bisschen gestresster, also ne, Reisestress und so weiter. Vielleicht auch, wie man immer sagt, das zweite Jahr, ich möchte auch nicht jetzt auf den irgendwie draufhauen. Die Laufleistung ist ja okay. Körperlich waren sie ja auch präsent, beziehungsweise in der zweiten Halbzeit noch präsenter. Man wiederholt sich ja jetzt auch, dass Admir Memedi jetzt noch nicht die Spielpraxis hat, wie nach 5 Spielen durchgespielt, ist, glaube ich, uns auch klar. Und das sind dann diese ganzen kleinen Faktoren, die an so einem Tag mal so eine Achse, die sonst besteht, plus eben wirklich diese fehlende Präzision, die ich eher saisonmäßig schon sehe, diese wirkliche letztendliche Passpräzision, die fehlt so ein bisschen. Und dann kannst du auch laufen und gedanklich so weit sein, wenn der Pass nicht ankommt, dann stehst du halt doof da. Und das ist so ein bisschen das. Und die Kreativität natürlich nochmal. Ja. Admin Medi noch nicht so die Spielpraxis. Das fehlt natürlich auch. Und ein positives, oder das ist ja das, worauf ich so ein bisschen drauf setze, ist, dass immer mehr Spieler auch zurückkommen. Jetzt hat Daniel Ginzek seinen Comeback da gegeben. Xaver Schlager nicht eingewechselt worden, nicht eingesetzt worden. Kun Kastels wieder da, sehr sicher gewesen gegen Frankfurt. Die Ruhe, Übersicht, auch das spielerische Element mitgebracht als mitspielender Torwart. In Bremen, oder gegen Bremen fand ich ihn jetzt so, geht es auch das 3-2, das sah ein bisschen unglücklich aus. War so ein cooler Ball vom Rashica eigentlich an ihm vorbei. Weiß ich nicht, ob er das unterschätzt hat oder so, aber sah jetzt nicht ganz unhaltbar aus meiner Sicht. Aber wie siehst du es? Wie wichtig ist das jetzt, dass die wieder da sind? Oder brauchen die einfach noch zu lange, um uns jetzt tatsächlich helfen zu können? Brauchen die zu lange? Ja, bis zur Winterpause. Wie lange ist zu lang? Also schön, dass sie jetzt alle wiederkommen, dass sich diese Verletzungs- und die Personaldecke wirklich wieder... was sagt man da, ausbreitet oder einfach wieder da dicker ist. Dicker wird, genau. Eine schöne Abwehr, eine Personaldecke downen. Mhm. Das gibt Sicherheit und ich meine, Perwan tatsächlich echt großartiger Rückhalt. Natürlich ist Kohn ein mehr mitspielender Torwart, das sieht man dann immer mal wieder, wenn Situationen auftauchen. Der braucht aber auch, ich glaube, wie immer brauchst du da noch ein paar Spiele Spielpraxis. Bei so ausgereiften Profis wie ihm kann man dann, glaube ich, nach 3-4 Spielen davon ausgehen. Aber ich glaube, nach 1-2 Spielen bist du noch nicht wieder voll drin. Da hilft denen wahrscheinlich schon wieder diese Europa League, also jeden dritten Tag ein Spiel, mehr als jede Woche nur eins. Das wird sich jetzt so zeigen. Bei dem Tor, hätte er sich da länger machen müssen. Er hat die Länge, er hat den Ball vielleicht zu spät gesehen, weil der Abwehrspieler ja auch noch vor ihm stand und dann bist du auch die ärmste Sau, wenn der Ball platziert kommt. Boah. Tja, gut, müssen wir mal sehen, ob das dann tatsächlich uns was bringt die nächsten Wochen mit den Rekonvaleszenten, die dann wieder da sind. Daniel Ginzek hat sich jedenfalls gefreut, wie er die nächsten Wochen angehen möchte, das hat er uns auch erzählt nach dem Spiel. Ich habe letzte Woche bei der U23 70 Minuten gespielt und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und jetzt versuche ich natürlich über das Training da bis zum Winter nochmal an die 100% zu kommen, über die Minuten, die der Trainer mir gibt, wieder fit zu werden. Ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt heute im Spiel und da sieht man auch, dass unsere Reha-Abteilung sehr, sehr gut ist, wir da viel arbeiten konnten. Das gilt ja auch für Xaver, der schon wieder gespielt hat. Und, ich werde mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, ich muss von Anfang an spielen. Dafür war ich zu lange raus, bin da zu erfahren auch im Umgang mit Verletzungen und will der Mannschaft jetzt bis Winter helfen, so gut es geht, auch als Joker oder hinten raus. Und das Wichtigste ist einfach, gesund zu bleiben. Ja, da hat er recht, der Daniel Ginzek. Da drücken wir ihm natürlich alle Daumen, die wir so haben, dass er uns da auch noch weiter helfen kann. Weil ich glaube, ein fitter Daniel Ginzek, der ist dann nochmal eine Waffe vorne und kann dann auch mal Wout entlasten, was das angeht. Jetzt müssen wir aber noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen, Malte, wo wir so ein bisschen auch die Leidtragenden gewesen sind und da ja auch im Spiel gegen Bremen ja etwas sehr Unerfreuliches passiert ist. Und zwar zum wiederholten Male. Der Videoschiedsrichter? Ja, der auch, ja, da will ich gar nicht mehr drauf eingehen. Aber zum wiederholten Male ist es so, dass, sag ich mal, Gästefans in Breiten unterwegs gewesen sind, wo sehr viele VfL-Fans auch ja platziert sind und diese Gästefans sich, ich sage es jetzt mal ganz offen, benommen haben wie offene Hose im wahrsten Sinne. Und in dem Fall waren die sogar hinter uns platziert. Wir sitzen ja, wenn wir Wölferadio Arena live machen und betreuen, auf der Pressetribüne mit. Und ja, ich glaube, nach dem einen Tor der Bremer, nach dem 3-2, glaube ich, sind wir erstmal ordentlich mit Bier bedeckt worden, mit einer richtigen Bierdusche. Du hast es abgekriegt. Wie war die Situation für dich? Es wurde irgendwann feucht und kalt hinten im Nacken. Ich war froh, dass wir im Sommer, hätte ich natürlich nur ein T-Shirt angehabt, aber das wäre dann nicht, wäre vielleicht noch erfrischend gewesen. Jetzt, ja, es ist halt, also ich finde es immer total assi, wie kann man sich so benehmen, kann man sein Glas nicht festhalten? Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich habe auch schon mal ein Glas verschüttet, aber dann unabsichtlich. Ich habe auch ja, aber nicht über, und das ist ja der Witz, über 8 Reihen. Über andere Leute, wir haben auch technisches Equipment, das ist eigentlich, ne, meine Jacke kann ich jetzt wieder reinigen lassen, das ist natürlich auch ärgerlich, weil ich habe es ja nicht verschuldet, aber ja, Vollpfosten, warum machen Sie sowas? Was bezwecken Sie damit? Und dann geht man natürlich hoch und fragt und dann kommt, wir waren das nicht. Warum man dann nicht mal so den Arsch in der Hose haben kann. Ja, stimmt. Mensch, Verzeihung. Ja, der Punkt ist ja noch ein weiterer bei dieser ganzen Geschichte. Also nicht, dass da nur ein paar Assis sitzen, sondern dass also nicht nur wir da nass geworden sind, sondern auch weitere auch Angestellte des VfL Wolfsburg. So. Und dann gehst du da oben hin und alarmierst auch den Ordnungsdienst. Und die sind so zögerlich, die tun quasi gar nichts. Und wenn wir da nicht mit äußerstem Nachdruck gesagt hätten, die entfernen wir jetzt mal bitte aus dem Stadion, weil ich kann sowieso nicht verstehen, dass da genau da hinten zentral da irgendwelche Plätze noch verkauft werden, da in der letzten Reihe, während die Möglichkeit besteht, die einmal im Stadion auch noch zu platzieren sonst wo. Ja, aber dass da tatsächlich einmal die Möglichkeit besteht, einmal, du hast es gerade gesagt, da einmal komplett da alle einzudecken mit Bier von oben runter, das finde ich echt eine Sauerei. Und vor allen Dingen, weil es ja, wir hatten den Fall ja schon ein paar Mal öfter hier gehabt, auch im Wölferadio thematisiert, dass da sich da Fans daneben benommen haben in der Nähe von VfL-Fans und dass da überhaupt nichts passiert ist von Seiten des Ordnungsdienstes. Und das muss sich massivst und sehr, sehr schnell ändern, weil sonst, und ich meine, ich bin ja echt ein friedliebender Genosse, aber ich habe da auch kurz mal überlegt, ob ich da nicht den Kollegen, der das Bier geschmissen hat, auch mal die 8 Reihen nach unten befördere, sagen wir es mal so. Man hat natürlich dann Bock, dem auch irgendwie eine Bierdusche, weil hier stehe ich nicht so an. Ja, dann gib mir doch mal ein volles Glas und ich schütte mal drüber. Ja, das sind natürlich dann mal diese Einzelfälle, ja, die dann... Das darf halt nicht passieren. Und natürlich unverständlich, was die da zu suchen haben. Ja. Es war genug Platz, letztendlich dann doch. Und es ist halt auch so, wenn du da auch einsetzt, ja, ich weiß, es ist auch kein angenehmer Job, da Ordner zu sein, aber es ist in dem Fall, ich meine, da kamen dann drei und guckten sich alle im Kreis an, ob da jetzt was gemacht werden soll oder nicht. Ja, und wie gesagt, in dem Fall war es ja auch noch so, dass da auch tatsächlich auch Leute vom VfL damit saßen und nass geworden sind. Und es wurde trotzdem wenig Aktion gezeigt von Seiten des Ordnungsdienstes. Und das muss, wie gesagt, auch hier nochmal nachdrücklich, ich werde auch mal am Ball bleiben. Ja, das muss sich echt ändern, weil das ist so ärgerlich. Das versaut dir komplett das Stadionerlebnis und das hat was damit zu tun, dass du da Leute platzierst, die da schlichtweg nicht hingehören und die sich nicht benehmen können und die da halt auch nicht kontrolliert werden. So, und das ist dann, und dann hinterher, wenn sie dann tatsächlich Scheiße gebaut haben, auch nicht rausbefördert werden und zwar kompromisslos, schnell und einfach noch viel zu lieb. Ja, das kann man dann auch keinem VfL-Fan mehr erklären, weil das kenne ich auch aus anderen Stadien, wenn du das so machen würdest, das mach mal in Dortmund oder auf Schalke, da sieht es aber ganz anders aus dann hinterher, sagen wir es mal ganz ehrlich. Ich mache sowas nicht deswegen, aber ich finde es natürlich auch total blöd. Ich würde lieber neben denen sitzen oder neben denen stehen und mit denen zusammen über das Spiel diskutieren. Ja. Und bringt denen ja nichts, wir hatten ja 8 Tür auf dem Kessel. Ja, aber letztendlich denen natürlich auch, okay, ihr habt jetzt gewonnen, ja, herzlichen Glückwunsch, so sollte Fankultur, finde ich, dann sein. Sowas ist natürlich wie gesagt, ich würde auch nicht sagen, wenn das nicht schon ewig mal Thema gewesen wäre und wenn das nicht schon öfter mal angesprochen wird, aber man kriegt es nicht in den Griff, aber man sollte es in den Griff kriegen. Deswegen nochmal den herzlichsten Appell, da dann tatsächlich auch was zu tun. Und ein weiteres Fan-Thema, dem wenden wir uns jetzt auch nochmal zu. Und da geht es darum, was die Stimmung angeht bei uns im Stadion und vor allen Dingen auch in der Nordkurve. Nordkurve. Ja, die meisten VfL-Fans werden das wahrscheinlich mitbekommen haben. Es gab vor dem Bremen-Spiel einen kleinen Stimmungsgipfel, ein Kurvengespräch, ein Fantreffen zum Thema Stimmung in der Nordkurve. Und da soll es ja demnächst das Projekt Standortwechsel geben. Zu diesem Treffen hatten ja der Verein, Fanprojekt, aber auch die Ultra-Fan-Gruppierung eingeladen, um sich da, ja, sag ich mal so, auf Maßnahmen zu verständigen, wie wir denn die Stimmung verbessern könnten. Und ich hatte die Gelegenheit, mit Kalle von den Green White Angels zu sprechen nach dem Treffen und wollte ihn einmal bitten, Kalle, beschreib doch mal bitte, worum es denn bei diesem Projekt Standortwechsel geht, vor allen Dingen auch für die Fans, die vielleicht dann am Sonntag nicht dabei waren. Im Rahmen des Pilotprojekts Standortwechsels soll es Dauerkarteninhabern ermöglicht werden, ihren Standort für die Heimspiele gegen Borussia Mönchengladbach am 15. Dezember und für das Heimspiel gegen Schalke 04 am 18. Dezember zu wechseln. Das heißt konkret, dass Dauerkarteninhaber der Singing Area, das heißt anteilig der Blöcke 6 und 8, einen Platz im Unterrang, das heißt Block 1, 3, 5, 7, 9 oder 11, frei wählen können. Dauerkarteninhaber des Unterranges können im Gegenzug einen Platz in der Singing Area frei wählen. Das Ganze wird so ablaufen, dass Interessenten eine E-Mail an eine extra eingerichtete E-Mail-Adresse des VfL Wolfsburg schicken und über diese E-Mail-Adresse als Antwort schreiben genauere Informationen zum Ablauf des Tausches bekommen. Konkretere Informationen dazu werden Anfang dieser Woche über Kanäle des VfL Wolfsburg und über Fankanäle verbreitet. Und es wird sich allgemein eine Verbesserung der Heimspielstimmung von dieser Aktion versprochen. Das ist eine von vielen Maßnahmen. Das ist den Initiatoren des Pilotprojektes durchaus bewusst, dass es eben ganz viele Themen gibt, die die Stimmung bei uns in der Volkswagen Arena beeinflussen. Aber uns ging es dabei bei dieser Initiative darum, eine konkrete Maßnahme möglichst zeitnah umzusetzen und nach Ablauf dieser Testphase eben mit allen Fans gemeinsam zu reflektieren, ob ein Standortwechsel von organisierten Fangruppen, sei es vom Oberrang in den Unterrang oder andersrum, positive Auswirkungen auf unsere Stimmung hat. Sag doch dann auch noch mal ein bisschen was zu eurer Intention. Also was steckt hinter der ganzen Geschichte? Was ist die Motivation auch gewesen? Die Gruppen Green White Angels, Weekend Brothers und Wilde Wölfe haben sich nach dem Augsburg-Heimspiel zusammengesetzt und festgestellt, dass hinsichtlich der Heimspielstimmung und expliziter Heimspielstimmung eine längere Unzufriedenheit herrscht. Und das abgesehen von einzelnen positiven Ausreißern, wie beispielsweise einem 8-1 Heimsieg gegen Augsburg, wo das ganze Stadion Kopf stand. Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass über einen längeren Zeitraum die Heimspielstimmung für die Ultragruppen nicht zufriedenstellend ist. Weitere Intention, mal einen Standortwechsel auszuprobieren, ist die stagnierende Entwicklung in der Singing Area. Aufgrund struktureller Bedingungen ist es für viele jüngere Fans, die vielleicht auch in einer größeren Gruppe nach oben wechseln wollen, nur schwer möglich, dort Platz zu finden. Und die Fans, die dort stehen, legen auch eine unterschiedliche Ausrichtung des Supports an den Tag. Also unserer Auffassung sind die Dauerkarteninhaber in der Singing Area nicht vollständig davon überzeugt, dass ein 90-minütiger Support erfolgen sollte. Manche Fans bevorzugen es auch bei Gesängen sporadisch einzusteigen. Und so entsteht für die, Ultragruppen in den ersten Reihen ein Gefühl der Isolation, weil es von dem Standpunkt her nicht möglich erscheint, genügend Einfluss auf die Fans im Block auszuüben, ebenso auf die Fans im Unterrang und dort als eine Einheit aufzutreten. Das heißt, Intention oder Wunsch ist es, im Rahmen dieses Pilotprojekts zu testen, ob durch einen Standortwechsel, durch ein Zusammenrücken der Fans eine größere Einheit entstehen kann, ein stärkeres Stimmungszentrum im Herzen der Nordkurve entstehen kann, bei dem dann wieder alle sagen können, dass sie unabhängig von der sportlichen Performance unserer Mannschaft ein spaßiges Heimspielerlebnis hatten, dass es einfach Spaß gemacht hat. Jetzt ist Projekt Standortwechsel eine Maßnahme. Was habt ihr da zusätzlich sozusagen auch beim Thema Stimmung noch auf dem Zettel? Ja, nun gibt es natürlich auch noch weitere Themen, die die Stimmung beeinflussen, beispielsweise die Einstellung der Megafonanlage, die Auswahl des Liedgutes oder eben auch die Kommunikation der Lieder an die Fans, damit sie auch wissen, was gesungen wird. Das sind Dinge, die immer wieder zugespielt werden, die auch nicht unter den Tisch fallen sollen. Auf solche Themen wollen wir bei einem weiteren Treffen beim Heimspiel gegen Hertha BSC am 25. Januar drauf eingehen. Dort soll das Pilotprojekt reflektiert werden, was war gut, was war schlecht und eben auch andere Themen Platz finden, um zu schauen, sind das auch noch Maßnahmen, die angefasst werden müssen, wie schnell können diese Maßnahmen angefasst werden. Das wird beim Heimspiel gegen Hertha der Fall sein, dass man darauf eingeht. Nur noch zu einigen häufig gestellten Fragen, die vielleicht das Pilotprojekt noch weiter konkretisieren. Frage 1, wo wollt ihr denn genau stehen? Also im Idealfall ist vorgesehen, dass die Wechsler aus der Singing Area sich auf die Blöcke 5 und 7 verteilen und das nicht in einem Pulk beispielsweise um das Vorsängerpodest, sondern eher in die Breite auf rund 25 Meter, sodass man im Zentrum den Vorsänger beibehält und vielleicht durch Gruppen, die links und rechts vom Vorsängerpodest stehen und das eben über eine gewisse Breite, dass man dort noch weitere Vorsänger aufstellt und den Support weiter in die Breite trägt. Zweite Frage, ihr steht auf meinem Stammplatz, werde ich von euch verdrängt? Da kann man ganz klar mit einem Nein antworten. Natürlich werden die Initiatoren des Pilotprojektes sehr früh im Stadion sein und sich im Idealfall auch auf diese ersten ein, zwei Reihen von Block 5 und 7 aufteilen. Es wird jedoch niemandem verboten, der sonst an diesem Platz steht, sich dazuzustellen oder eben seinen eigenen Platz einnehmen. Also wir wollen das ganze Pilotprojekt nach der Devise angehen, wir haben so viel Platz zur Verfügung, um uns als, in Anführungszeichen, Gäste im Unterrang aufzuhalten, wie uns denn die Nordkurve auch zur Verfügung stellt. Und das ist es eigentlich. Es wurde bei dem Treffen auch gesagt und auch von euch noch mehrfach betont, dass es bei der Umsetzung des Pilotprojekts auch um das respektvolle Miteinander, um den respektvollen Umgang geht. Kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen? Es ist auch in unserem Interesse, dass es dort keinen Ärger gibt. Das wollen wir sicherstellen, indem wir indem die Vorsänger präsent sind, indem es Fanordner gibt, die auch so jetzt schon in der Singing Area aktiv sind, die dafür sorgen, dass die Treppen eben frei bleiben, dass es eben keine Unstimmigkeiten unter den Fans gibt. Vielleicht sind die auch optisch gekennzeichnet. In die Detailfragen müssen wir da nochmal einsteigen. Aber wir sind bemüht, dass es reibungslos abläuft und dass es gegen Mönchengladbach und gegen Schalke ein großes Miteinander gibt. Du hast eben schon ein paar Fragen zitiert, die euch erreicht haben. Gibt es noch weitere Fragen, die euch da zu der Thematik schon erreicht haben? Hängt ihr eure Zaunfahne im Unterrang auf? Das ist eine weitere Frage. Aus Respekt zu den bisher bestehenden Zaunfahnenplätzen, zu den Zaunfahnen, die schon hängen, werden wir auf unsere großen Zaunfahnen, die im Oberrang hängen, verzichten und eben auf unsere kleinen Auswärtsbanner zurückgreifen, sodass genug Platz für alle zur Verfügung steht, wir auch nur den Platz nutzen, der frei ist. Und auch dort keine Verdrängung stattfindet. Ja, soweit Kalle von den Green White Angels. Danke für die Statements. Finde ich auch nochmal wichtig, das hier im Wölferadio zu platzieren und gerade auch denjenigen, die nicht dabei sein konnten, da das vielleicht auch nochmal ja, in Originalton, so in Anführungsstrichen, zur Verfügung zu stellen. Worum es da eigentlich geht bei diesem Projekt Standortwechsel, weil ich habe auch viel Ressentiments erstmal wahrgenommen. Das war ja auch, wurde ja auch während des Treffens da thematisiert, was da auch Social Media mäßig los gewesen ist. Ich bin der Meinung, wir sollten im Zuge dessen, weil so ein Treffen findet ja auch statt, weil man insgesamt nicht zufrieden ist und alle haben irgendwie Ideen, wie es denn besser werden könnte. Jetzt ist das eine Idee, was sich die Ultras auf die Fahnen geschrieben haben, das sollte man erstmal, ja, dem sollte man erstmal offen gegenüber treten und gucken, ob es dann tatsächlich auch eine Verbesserung gibt und das nicht gleich als, als Angriff oder so werten auf da die bestehenden oder auf die da im wahrsten Sinne des Wortes stehenden Fans, die im Unterrang da ihre Karte haben. Deswegen schaut es euch mal an. Es gibt die Möglichkeit, das da zu klären. Sollte es da Unstimmigkeiten geben? Aber vielleicht geht ja auch alles gut und vielleicht gibt es ja auch genug Leute, die das in Anspruch nehmen und total gut finden, da mal in Oberrang zu wechseln. Das soll ja jetzt auch mal ausgetestet werden. Insofern meine Bitte und auch mein Appell, dass das ja erstmal angenommen wird und mal versucht wird, da was zu machen. Denn, seien wir mal ehrlich, beschäftigt uns ja schon länger das Thema Stimmung. Es muss was gemacht werden und wer auch möchte, kann auch im Wolfsblog da noch ein bisschen mehr meiner Meinung nachlesen. Muss ich jetzt nicht alles wiederholen, was ich da auch schon geschrieben habe. Aber wer mag, der kann da gerne auch noch mal ein Blickchen reinwerfen. Und dann schauen wir mal, wie es dann bei den Spielen gegen Gladbach und gegen Schalke gelaufen ist. Der VfL Podcast. Ja, Malte, Stichwort Stimmung. Wir haben ja jetzt auch die letzten Spiele des VfL aus allen möglichen Positionen des Stadions verfolgt. Ja, kann man wirklich sagen. Ja. Unter anderem natürlich auch in der Nordkurve. Wie ist so insgesamt denn dein Eindruck? Der Eindruck ist immer noch eher positiv, weil ich hoffe, nach wie vor reflektiert zu sehen. Wir sind nun mal auch eine kleine Stadt mit immer mal wieder mehr oder weniger Zuschauern. Ich finde es aber trotzdem, was da auf die Beine gestellt wird, gut. Natürlich ist es mal ruhiger, mal lauter. Kommt auch natürlich immer, steht das und fällt das mit dem Spiel. Ich finde die Unterstützung aber nach wie vor sehr positiv. Selbst wenn die Mannschaft zurückliegt, dann wird auch angefeuert. Und selbst wenn die Mannschaft auch mal nicht so gut spielt. Ich weiß dann immer nicht, was so erwartet wird, wenn man das mal liest, hört, was so alles sein muss. Du bist dann natürlich, glaube ich, viel mehr Insider. Jetzt die letzten Male fand ich es okay. Klar, dass natürlich bei den Gastspielen dann in Dortmund und in Frankfurt da nicht so viele waren. Und trotzdem hat man sie immer mal wieder gehört. Das macht dann aber auch die Menge leider aus. Und gerade in Frankfurt ist es natürlich schwer. Und in Dortmund dagegen Stimmung zu machen zu Hause, finde ich es eigentlich immer gut. Ja, vor allen Dingen, und du hast jetzt gerade angesprochen, und deswegen finde ich ja das Pilotprojekt auch gut, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, dass man was versucht, weil wir müssen ja auch, glaube ich, was machen in dem Zusammenhang. Aber das Stichwort Erwartungshaltung ist auch so ein Dauerthema. Wenn der der Maßstab ist, so wie wir in der Meistersaison gespielt haben. Und nur dann bin ich zufrieden und gehe aus dem Stadion. Anekdötchen. Dann haben wir ein Problem, finde ich. Ja? Und das ist so der Punkt. Also das kann nicht der Maßstab sein, sondern das ist der Ausreißer nach oben gewesen damals. Und ich erinnere gern daran, auch nur in der Rückrunde, weil die Hinrunde, da war es auch nicht so geil 2009. Also da kann man sich gerne, und hier der Hinweis nochmal auf die DVD, die jetzt auch zu erwerben ist, die Blu-ray zum Thema 10 Jahre Deutsche Meisterschaft, kann man sich als Weihnachtsgeschenk nochmal ziehen. Da kann man, das verklärt immer natürlich so ein bisschen, weil wir da eine geile Rückrunde gespielt haben, aber auch in Anführungsstrichen nur das. Ja? Und das darf nicht der Maßstab sein für alle künftigen Fußballsachen, weil dann würden wir Deutscher Meister werden beim VfB. Ich befürchte, bei manchen hängt auch noch das 8-1 am letzten Spieltag. Das kommt auch noch bisschen, mit dazu. Ja, ja, wobei genau. Wir die Woche davor, wir waren ja in Stuttgart ja. Und haben dieses grottige 3-0 gesehen. War es 3-1? 3-1, ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe auch gerade überlegt. Ich habe es verdrängt, sagen wir ja, mal. Ja, so, deswegen da bin ich, glaube ich, halt auch, Mann, jo. Anekdötchen vom Sonntag. Ich treffe auch immer wieder im Stadion natürlich nicht nur meinen Vater, der eine Dauerkarte hat, sondern auch seine Kollegen im selben Alter. Und da sehe ich immer wieder bei den Ü-70-Jährigen, wie sie mittlerweile ja schon sind, diese Schwarz-Weiß-Brille. Nach dem Spiel hat der eine geschimpft, so nach dem Motto, ich gehe nie wieder hin, das ist ja immer nur Mist, was die zusammenspielen. Verlierst immer. Ja, ja. Gewinnen sie, dann, ja Mensch, super gespielt. Wo die in der Halbzeit vielleicht noch was spielen, die für den Dreck. Ich habe diese emotionale Bandbreite nicht. Fans haben das nicht. Recht mit dem Erwerb der Eintrittskarte auf Unsachlichkeit ja, erworben. Natürlich schimpfe ich auch hier. Und bin unzufrieden auch in Halbzeiten und auch nach dem Spiel, aber nicht so extrem, dass ich jetzt alles verteufle. Ja, gut, werden wir auch nicht lösen an dieser Stelle, ewiges Thema. Gucken wir mal auf die nicht weniger anspruchsvolle Aufgabe, nämlich der Aufgaben des VfL Wolfsburg bis Weihnachten. Wie sind die Termine? Wir spielen jetzt gegen Freiburg, dann spielen wir gegen Gladbach, Schalke und Bayern. Ja, lösbar. 12 Punkte. Mindestens 12 Punkte. Ja, plus Sonderpunkte, weil wir spielen genau. Ja auch noch in der B-Note. Nicht nur die Pflicht. Ja, also vielleicht hören wir uns jetzt erstmal drauf an, wenn wir auf das Spiel gegen Freiburg gucken, was Admir Memedi sagt, wie er sich denn schon mal auf die Partie im Breisgau freut. Nee, ist besonders für mich immer, wenn ich da zurückkehre. Ich freue mich unheimlich. Habe noch viele Freunde da, viele, viele Bekannte. Aber die Punkte will ich dann schon nach Wolfsburg mitnehmen. Das ist schon so. Macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Es wird ein hartes Stück Arbeit für uns. Freiburg, Malte, noch die machbarste Aufgabe von den dreien, die da kommen? Obwohl das zwei Heimspiele sind, Gladbach und Schalke. Auch da kein Freund von was wie. Ich glaube, die eher spielstärkeren Mannschaften und die oben stehen, und wenn es nur eine Kopfsache ist, liegen uns dann doch mehr. Da war jetzt vielleicht auch Bremen dann wieder der falsche Gegner, weil ein bisschen tiefer stehend nicht, was die Abwehr und das Spielsystem angeht, sondern in der Tabelle. Freiburg sicherlich gerade die machbarere Aufgabe, weil die haben das letzte Mal irgendwie Mitte November ein Spiel gewonnen und haben gerade so eine kleine Talsohle. Und natürlich glaube ich das und hoffe es ein bisschen, Freiburg nochmal mit dem Kader, die fangen jetzt so zum Hinrundenende auch vielleicht ein bisschen Kräfte zu lassen, weil sie dann doch nicht so in der Breite aufgestellt sind wie wir, dass wir da gerade wirklich mit unserer Körperlichkeit oder einfach unserer Fitness da punkten können. Wir müssen einfach ruhig bleiben. Ich bin gespannt. Ich bin ja mit Jan dann da. Ich freue mich sehr drauf. Wirst es ja selbst kommentieren. Dann ja, ich freue mich sehr drauf, weil ich finde das einfach auch ein sympathischer Verein und irgendwie bringt so einen kleinen Farbklecks und die haben irgendwie eine ganz lustige und nette und schöne Mentalität. Auch die kochen nur mit Wasser, beziehungsweise auch die haben professionellen Fußball und professionelle Strukturen. Ich glaube, die kommen so langsam zum Hinrundenende an ihre körperlichen Grenzen, was sie ja jetzt auch zeigen, die Ergebnisse. Also sie haben jetzt ja nun so ein bisschen gegen Gladbach verloren. Das sind unsere Chancen und ich glaube, dass wir da schon was reißen können. Ja. Ich hoffe, ihr reißt auch was. Du musst jetzt auch los, weil du musst ja zu Fuß noch nach Freiburg laufen, damit du Samstag pünktlich da bist. Wir sparen uns Reisekosten, wo wir nur können. Haben wir Schneeschuhe extra gekauft. Ja. Ich rechne mit Schnee. Ach du Scheibenhonig. Na, dann werden wir mal sehen, ob das so eintritt. Ich bedanke mich jedenfalls bei dir, Malte. Ach, wie, schon zu Ende? Ja, dass wir hier das Spiel schön aufbereiten konnten und auch mal einen Blick auf die aktuelle Lage beim VfL werfen konnten. Ja, und viel Spaß in Freiburg. Vielen lieben Dank und hört Wölferadio auch, wenn ihr im Stadion seid. Kurzpassspiel. Der FC Bayern musste ja jetzt auch dann doch die erste Niederlage unter Interimstrainer oder vielleicht auch bald Cheftrainer Hansi Flick hinnehmen. Ja, gegen Leverkusen gab es ja den Chancenwucher und dann letztendlich dann auch die Klatsche, will ich jetzt nicht sagen, aber die Niederlage. Und das hat den Bayern offensichtlich zugesetzt, denn den Spielerfrauen der Bayern-Spieler wurde am Abend sogar verboten, zum ersten Advent mit einem Baileys anzustoßen. Kuriose Nummer auch in Stuttgart, da hat der Trainer Tim Walter seine Spieler mit Kleinkindern verglichen. Walter hat gesagt, also bei kleinen Kindern ist es ja auch so, wenn es ihnen zu gut geht, dann begeben sie sich aufs Glatteis und so loten sie ihre Grenzen aus. Ja, also das ist schon nicht so schlecht, da die Spieler mit Kindern zu vergleichen, die ja dann nicht so genau wissen, was man machen soll und man entsprechend auch Anleitung braucht. Daniel Davi hat seinem Trainer entsprechend geantwortet angeblich. Er hat gesagt, Junge, du bist ganz schön anspruchsvoll. Spannende Zahlen sind da jetzt veröffentlicht worden. Und zwar sollen Spielervermittler, ja, also diese Kaste der Spielervermittler, 650 Millionen Dollar oder umgerechnet 590 Millionen Euro kassiert haben an Prämien und Provisionen und so weiter und so fort. Und zwar 20% mehr als im Vorjahr. Also 590 Millionen Euro oder, wie er wahrscheinlich selber denkt, der Transfermarktwert von Julian Draxler. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich natürlich wie immer mit einem Vertreter, diesmal von einem Fan und meinem sozusagen Pendant beim SC Freiburg, dem Michael Schröder vom Füchsletor. Grüß dich. Hallo. Ja, schön, dass das wieder geklappt hat. Wir sind ja beide so ein bisschen, ja, Bruder im Schmerz oder Geschwister im Schmerz, wenn man möchte. Ihr habt auch vergeigt am Wochenende, so wie wir gegen Bremen. Gladbach, Niederlage, ärgerlich oder eingepreist, sagen wir es mal so? Ja, beides. Also natürlich denkt man, Tabellenführer, ja, der Herzen und jetzt ja auch wieder Tabellenführer bei der Tabelle, kann man verlieren, aber trotzdem, eine Niederlage tut natürlich immer weh, auch wenn man es fast nicht mehr gewohnt ist. Und dabei gruselt es mich ein bisschen, das zu sagen als Freiburg-Fan. Aber so ist es. Man musste tatsächlich so, was ist das für ein komisches Gefühl? Ah, wir haben verloren. Und wenn ihr euch wundert, warum das so ein bisschen technisch daherkommt hier, das Geräusch, der Kollege ist natürlich per Skype zugeschaltet, das sozusagen nochmal zum Ton, was das angeht. Natürlich, und in einer denkbar ungünstigen Wohnung mit sehr hohen Decken, aber naja. Egal, das kriegen wir schon geregelt. Die Wölferadio-Hörer werden das verschmerzen können. Trotzdem, um nochmal auf das Spiel gegen Gladbach zu kommen, wieder mal ein Tor nach einer Standardsituation. Das ist ja, also seid ihr echt brandgefährlich. Woran liegt das denn, dass ihr da so gut seid diese Saison? Also das ist tatsächlich ein bisschen was Neues wirklich. Das war Anfang der Spielzeit noch nicht so. Das hat jetzt so ein bisschen ja, wieder zugenommen. Ich glaube, im Kicker stand es auch, dass das tatsächlich als positiver Ansatz mitzunehmen ist aus dem Spiel, weil 4 der letzten 5 Tore nach Standards waren. Was man am Anfang der Saison aus unserer Sicht Füchsletor ein bisschen vermisst hat. Das liegt daran, dass wir im Trainerteam welche haben, die das so ein bisschen als persönliche Aufgabe sehen, ein bisschen wie bei der Nationalmannschaft, dem Cheftrainer einzureden, wie wichtig es ist. Und deswegen quasi mit der Parole, nervt mich nicht, macht was ihr wollt, sich da lustige Sachen ausdenken. Aber gut, nach Ecken, Kopfballtore ist jetzt nicht so spektakulär, dass Johnny Schmidt einen direkten Freistoß schießt. Ist auch nicht so außergewöhnlich, aber ja, es gab es ja einen 17. gewesen, insgesamt in der Bundesliga. Aber das ist tatsächlich was, das kann eine Waffe sein für uns, gerade weil wir ja nicht dafür bekannt sind, dass wir unfassbar viele Chancen haben. Und eher so, ja, Umschaltspiel, schnell nach vorne und dann muss er eben sitzen. Da ist es ganz gut, dass diese Standardstärke so ein bisschen zurück ist. Trotzdem, man merkt, du hast gute Laune insgesamt, weil bisher überragende Saison des SC Freiburg. Ja, also ist das, was ist das? Also ändert das was auch am Anspruchsdenken bei euch? Also wenn man jetzt da oben ist, dann will man auch gefälligst bleiben oder ist man da eher relaxed? Ja, natürlich will ich da bleiben, aber trotzdem bin ich total relaxed, weil ich einfach weiß, es ist völliger, ja. Es ist nicht eingepreist, es ist nicht geplant gewesen, es ist ein Zufall tatsächlich, weil wir dieses berühmte Spielglück momentan haben, was wir ja lange Jahre nicht hatten, vor allem in der Bundesliga. Und wir wissen aber genau, das waren eigentlich fast durch die Bank alles sehr knappe Spiele. Deswegen weiß man das einzuordnen. Man sieht halt einfach mal wieder, was passieren kann in Freiburg, wenn alle Spieler bleiben im Sommer, beziehungsweise last minute oder last second zurückgeholt werden mit Vincenzo Grifo. Das ist tatsächlich so, wie wenn ein anderer Verein zwei richtig krasse Neuzugänge hat, ist es bei uns, wenn keiner geht. Das sieht man mal wieder. Also ich glaube, es weiß jeder, dass wir am Ende nicht in der Champions League spielen. Aber schön wäre es natürlich, wenn man jetzt nicht irgendwie sagt, ach, läuft ja und die nächsten 10 Spiele verliert und dann doch nochmal unten reinrutscht. Ich glaube aber mit momentan doppelt so vielen Punkten wie der 16. kann man sagen, das ist nicht ganz das realistischste Szenario der Welt ist momentan. Kann ich mir die nächste Frage fast schon sparen. Ich wollte nämlich fragen, was ist es ein Geheimnis oder gibt es ein Geheimnis, beziehungsweise ist es nur ein Ausreißer, ein positiver nach oben? So ein bisschen beides, ne? Also das Geheimnis war, dass ihr keine abgegeben habt, wie sonst in den vielen Jahren vorher auch. Und trotzdem ist es auch ein positiver Ausreißer nach oben, so ein bisschen beides. Genau, also ich glaube, ich weiß es natürlich nicht, weil ich bin zwar nah am Verein, aber nicht drin. Ich glaube, dass man diese Saison kein Risiko gehen wollte, irgendwie in den Abstiegskampf zu geraten, einfach weil wir das neue Stadion vor der Haustür haben, was in der nächsten Saison eingeweiht wird. Dass man deswegen gesagt hat, okay, wir gucken jetzt, dass wirklich keiner geht. Ich bin mir sicher, dass da auch ein bisschen an der Gehaltsschraube insgesamt gedreht wurde, dass man eben ausschließen kann, das in der zweiten Liga eröffnen zu müssen, weil es auch ein größeres finanzielles Risiko wäre, als jetzt zu sagen, okay, wir pumpen jetzt mal ein bisschen Geld nicht nur in die Steine, sondern auch in die Beine. Und letztlich ist es so, dass man sehen kann, dass der Kader letzte Saison Schwächen hatte, dass die behoben wurden und man einfach seine Hausaufgaben gemacht hat. Wir haben schnelle Außenspieler dazu bekommen, wir haben doppelt besetzte Positionen. Das Einzige, was so ein bisschen nicht ganz so schön ist, ist, dass der Kader jetzt eben sehr groß ist und dass wir auch den einen oder anderen haben, der noch nicht gespielt hat, auch den einen oder anderen, der unzufrieden ist, aber momentan kann das alles noch ganz gut wegmoderiert werden. Hast du es eben selber angesprochen, wollte ich eigentlich später nochmal drauf kommen, aber dann nehme ich die Frage jetzt schon und zwar mit dem neuen Stadion. Mit dem neuen Stadion, ich habe das ja nur aus der Entfernung mitgekriegt und das war ja eine ziemliche Posse, was darüber kam, aber die Nummer, dass ihr da nur zu bestimmten Zeiten spielen dürft oder zu bestimmten Zeiten nicht, die ja eigentlich so in die Kernfußballzeiten zumindest am Abend und so weiter fallen, ist das ja jetzt inzwischen vom Tisch oder wird das noch vom Tisch oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also es gibt zwei Szenarien. Das eine Szenario ist so, dass man sagt, das ist eine Fußballstadion für ja, den Fan der alten Traditionsvereine und der 80er Jahre. Wir können nur samstags 15:30 spielen. Das andere Szenario ist, wir müssen unbedingt in die Champions League, um von dem Geld noch ein neues Stadion bauen zu können. Die Wahrheit ist natürlich, du sagst ja selber, das ist eine Posse im Nachhinein. Es gibt eine Bürgerinitiative, die nicht für das Stadion ist, um es mal so zu sagen, und die hat in Anführungszeichen aus Versehen zu niedrige Lärmschwellenwerte eingereicht beim Landgericht in Mannheim. Ja, und die haben es nicht durchgelesen, sondern haben es unterschrieben und dann war das ein Beschluss. Also relativ schnell klar gewesen, dass man da zurückrudern muss von Gerichtsseite aus. Das Problem ist jetzt nur, es wird ein Verfahren geben, weil man kann diesen Beschluss nicht zurücknehmen. Das heißt, wir werden jetzt noch 3 Jahre mit diesem Damoklesschwert leben müssen, dass da nicht doch noch irgendwas gefunden wird. Aber ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ja, also wir sehen allen ganz locker entgegen, es war ein furchtbarer Tag, als diese Meldung kam, aber es hat sich am nächsten Tag eigentlich schon wieder aufgeklärt. Das hat nur niemand außerhalb von Freiburg mehr so mitbekommen, weil der Knall eben am Tag davor sehr laut war. Ja, kurios jedenfalls, Freiburg kein Fußballstandort wie jeder andere, merkt man natürlich auch immer am Cheftrainer. Auch die Methoden von Christian Streich durchaus ungewöhnlich. Die Geschichte, die ich da gelesen habe aus Leverkusen, wo er in der Halbzeit hat die Mannschaft über die Taktik abstimmen lassen. Geht sowas nur in Freiburg oder nur, weil man so aus so einer starken Position kommt wie Streich oder so? Weil, machen wir uns nichts vor, bei anderen Vereinen fliegt dir sowas ja um die Ohren. Ne? Ja, ich glaube, das ist momentan so, dass das der Idealzustand ist aus seiner Sicht. Also, ist ein sehr demokratischer Mensch und nicht unbedingt der Feldwebel, auch wenn das manchmal so wirken wird, der sagt, ja, so wird es jetzt gemacht und dann machen das alle. Es ist allgemein schon so, dass auch im Trainerstab sehr viel diskutiert wird, auch kontrovers diskutiert wird. Und dass man die Mannschaft mit einbezieht, wenn es läuft, ist, denke ich, eine Ausnahme, aber jetzt nicht was, wo ich sage, ja, das ist ja total verrückt. Also ich finde es sehr gut tatsächlich, dass so ist, weil es auch mal wieder zeigt, dass es eben ja eine Mannschaft ist, die als Mannschaft funktioniert und auch alle wissen, wo sie hinwollen. Das ist zumindest ungewöhnlich. Also das, ja, ne, wenn es ja klappt, und in Leverkusen gab es, glaube ich, einen Punkt, dann scheint es ja vernünftig gewesen zu sein, sagen wir es mal so. Ja, also da hat es funktioniert, da war es aber auch so, muss man auch klar sagen, es hätte genauso gut ausgehen können wie das Spiel am Sonntag in Gladbach. Also es ist nicht so, dass Leverkusen da keine Chance hatte, also im Sinne von Torschüssen. Ich glaube, das war das Spiel mit den meisten Torschüssen von Leverkusen, das sie nicht gewonnen haben. Das war auch wieder das berühmte Spielglück. Aber allgemein so Umstellung ist ja auch vielleicht ganz sinnvoll, wenn die Mannschaft merkt, ja, das funktioniert nicht, vielleicht können wir es anders machen. Wir hatten das auch in der letzten Saison, in der vorigen, dass diese ja, Dreier-Fünfer-Kette oder doch wieder das 4-4-2 am Anfang der Spielzeit dann so war, dass ab und zu hin und her gewechselt wurde und man immer das Gefühl hatte, ja, die Mannschaft fühlt sich eben in dem einen System wohler und sagt dann eben, ja, können wir das nicht wieder machen? Und dann begründet der Trainer, warum es gerade nicht gemacht werden kann, aber er begründet es halt auch, also auch so ein bisschen, naja, befiehlt es nicht und es wird gemacht. Und dann gab es Ende der vergangenen Saison auch eine Sache, dass die Mannschaft gesagt hat, ja, wir möchten auch mal wieder ein bisschen spielen. Also wir möchten auch mal wieder ein bisschen gut Fußball spielen, ein bisschen schön spielen, wie man so sagt. Und es wurde dann auch probiert. Hat ergebnistechnisch nicht so funktioniert. Aber ist, glaube ich, auch außergewöhnlich, wenn eine Mannschaft dem Trainer sagt, ja, warum wir das nicht anders machen? Und der Trainer sagt, ja, können wir mal probieren. Macht das 3 Wochen lang und es funktioniert nicht. Da würde jeder andere Trainer ja auch vielleicht im ersten Spiel nach einer halben Stunde schon sagen, ja, nee, ihr seht es ja, wir liegen schon 0-5 hinten, übertrieben gesagt. Wir spielen jetzt wieder so, wie ich mir das denke. Das ist, glaube ich, immer so ein Geben und Nehmen und man spricht eben miteinander. Das sollte ja auch normal bei der Arbeit so sein, dass man so ein bisschen Mitspracherecht hat zumindest. Ja gut, jetzt ist Fußball-Bundesliga nicht das normale Arbeitsumfeld, sagen wir es mal so. Ja, und wenn ich darüber nachdenke, sollte auch vielleicht nicht jeder Mitspracherecht haben. Ist klar. Das Kollektiv in Freiburg wird immer so hervorgehoben. Ich frage es jetzt mal andersrum. Würdest du einzelne Spieler oder auch einen Einzelspieler hervorheben bei euch aus der Truppe? Gibt es vielleicht auch einen, der dich besonders überrascht hat in dieser Saison bislang? Ja, also wen ich hervorheben könnte tatsächlich, ist Robin Koch. Also unabhängig davon, dass er jetzt am Sonntag nicht den Sahnetag hatte, es ist ziemlich krass zu sehen für mich, wie der auf verschiedensten Positionen seine Leistung liefert in dem Alter und jetzt auch, ja, aufgrund des lustigen Verletzungspechs eines Berliner Spielers schon seine vier Länderspiele hat. Das wird, glaube ich, der nächste Transfer. Ja gut, das ist ja nicht überraschend. Also in Freiburg wirst du ja schneller Nationalspieler, also ich glaube, da wirst du schon Nationalspieler, wenn du nur bei Edeka einkaufen warst. Ja, die Theorie, die gibt es durchaus. Die Frage ist dann aber, warum Christian Günther noch bei einem Länderspiel stehen geblieben ist. Und das ist auch schon eine Ecke her. Nee, also Spaß beiseite. Ich weiß, dass der Löw sich sehr oft Freiburger Spiele anguckt. Das liegt vielleicht einfach daran, dass das Wetter da gut ist und dass die Anreise ein bisschen entspannter ist für ihn. Aber es hat schon seine Berechtigung, dass Robin Koch jetzt Nationalspieler ist. Ebenso wie Luca Waldschmidt, der ja leider ein bisschen Pech hatte beim letzten Länderspiel. Aber Koch ist, glaube ich, einer der nächsten Jahre, den wir da öfter sehen werden. Und da wird er vermutlich nicht mehr bei uns spielen, leider. Ich bin ja ganz froh, dass der Kollege Waldschmidt gegen uns ausfällt. Der ist ja immer, sag ich mal, schon in anderen Trikots schon für ein Tor gegen uns gut gewesen. Insofern er so ein leichter Albtraumspieler für den VfL Wolfsburg. Wenn du auf den VfL guckst aus der Entfernung, wie siehst du denn die Entwicklung, die jetzt der VfL auch genommen hat? Das ist erstaunlich ruhig geworden, ist mir aufgefallen. Also ich habe tatsächlich in der Vorberichterstattung am Sonntag das erste Mal in dieser Saison Jörg Schmadtke gesehen und war überrascht, dass er so unfassbar tiefenentspannt ist, auch optisch jetzt mittlerweile. Das ist mir aufgefallen, weil die letzten Jahre war schon immer so ein bisschen, ja, der eine will dahin, der andere will dahin in den diversen Gremien und der Trainer weiß dann nicht, ja, was mache ich jetzt? Und im Zweifel hört er dann auf, wie Martin Schmidt. Das, finde ich, hat sich schon sehr, sehr gewandelt aus der Ferne, aber es ist von meiner Sicht auch aus einer ganz weite Ferne, wenn ich ehrlich bin, weil ich nicht so wirklich 100% auf Wolfsburg geschaut habe in der Spielzeit bislang. Aber ja, es gab, glaube ich, diese sehr lange, wir verlieren einfach kein Spiel mehr Serie zu Beginn der Spielzeit. Das ist ja auch ein Fortschritt, weil letzte Saison war es, glaube ich, das, naja, wir spielen halt einfach immer unentschieden, wenn ich mich richtig erinnere. Also da ist auf jeden Fall ein Fortschritt dann da. Gerade jetzt in der 3-Punkte-Regel. Letztendlich gibt es dann wieder ein Spiel am Samstag. In der letzten Saison, das hat mich, glaube ich, auch wieder Jahre meines Lebens gekostet da, dieses kuriose 3-3, was ich auch noch... Die Leiden eines Fans. Ja, ich habe es ja noch kommentiert sogar für Wölfe Radio Arena Live. Also, und das ist ja kurios bei euch da auf der Pressetribüne. Da sitzt du ja quasi mitten im Publikum. Und wenn du da ein bisschen lauter kommentierst und für deine Mannschaft da auch entsprechend jubelst, ich habe gedacht, die hauen mir gleich auf die Schnauze. Ja, das ist ja einer der Gründe dafür, also ein kleiner, aber doch einer der Gründe, warum wir tatsächlich ein neues Stadion bekommen, dass die Arbeitsbedingungen für Medien jetzt nicht Champions League würdig sind. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ja, also da muss ich wirklich sagen, es hat zwar seinen Charme, ne, aber wenn man da sitzt, dann denkst du dir auch, also die 50er Jahre sind aber auch schon ganz lange vorbei. Ja, ja, aber es ist immer noch schöner als der Gästeblock. Insofern hast du Glück. Okay. Gut. Welche Erwartungen hast du denn an das Spiel am Samstag? Wieder so ein 3-3 oder jetzt meine, oder machen jetzt aufgrund der Gegentorflut Wolfsburg 3, in Gladbach habt ihr 4 gekriegt, ist man da erstmal auf Stabilität und Sicherheit bedacht? Also ich glaube tatsächlich, dass in der Abwehr sich da was ändern wird an der Aufstellung, aber unabhängig davon, von dem, was jetzt am Sonntag passiert ist, sondern das hat einfach vorher besser funktioniert und deswegen stellt man es wieder zurück. Weil ja dort hinten niemand großer verletzt ist, außer Lukas Kübler. Meine Hoffnung auf das Spiel allgemein ist, dass Roland Scholler sich denkt, ach guck mal, das sind die mit diesen grünen Händen. Da habe ich doch eines meiner ersten Bundesligaspiele gespielt in deren Stadion. Das war doch total super. Und vielleicht hat er dann wieder so einen Tag, wo er dann irgendwie gefühlt 3 Tore schießt und 5 vorbereitet. Also in der Rückschau verkläre ich es gerade ein bisschen. Ich glaube, so krass war es doch nicht. Aber ähnlich hat sich es angefühlt. Und ich glaube einfach, dass die Mannschaft zeigen will, dass jetzt dieser eine Punkt aus den letzten beiden Spielen nicht ein Ausrutscher war, weil es waren 2 Spitzenmannschaften, ganz klar. Aber man will auch zu Hause einfach mal wieder zeigen, so, hier haben wir einen Matchplan, hier haben wir uns jetzt vorbereitet eine Woche und wir machen das jetzt so und dann gewinnen wir hier. Also das wird wahrscheinlich ein bisschen anders laufen als, ja, wir pressen sehr hoch, aber warten allgemein dann doch erstmal ab, was der Gegner macht. An einen Tipp traust du dich wahrscheinlich noch nicht ran, wa? Ich habe die Saison erstaunlich auch 2-2 getippt. Und das hat öfters schon gestimmt. Und ich glaube, dass es auch so ein 2-2 wieder werden könnte. Weil ich einfach in meiner Wahrnehmung mir immer nicht vorstellen kann, gegen Wolfsburg zu gewinnen. Das ist für mich so ein Verein. Da gewinnt man nicht, genau. Das ist richtig so. 40 Meter Tor oder Graffitspiel. Deswegen sage ich 2-2. Ja. Letzte Frage, und zwar wichtig jetzt gar nicht mit einer Prognose von wegen hier Champions League Ende der Saison schon rauskitzeln. Ich frage einfach mal, was ist denn jetzt in der Hinrunde noch drin für den SC Freiburg? Ich habe jetzt euer Restprogramm nicht so vor Augen, aber ja. Was ist denn da jetzt noch? Wolfsburg, Hertha, Bayern, Schalke spielen, glaube ich, noch. Okay, also 0 Punkt. Wie ganz so schlimm wird es nicht, als ich... Ich bin durchaus so, dass ich sage, man kann jetzt, muss jetzt nicht völlig pessimistisch nach Berlin fahren. Gegen Schalke ist auch öfter mal was passiert, was man vorher nicht gedacht hatte. Und dann ergebnistechnisch hat man gedacht, ach cool, gegen die können wir öfter spielen. Das ist, glaube ich, auch der Verein, gegen den wir am öftesten gewonnen haben. Vergisst man gerne oder weiß es gar nicht. Und Bayern ist, weiß man nie, was passiert. Ich glaube, die Chancen, dass man gegen euch was holt und dass man in Berlin was holt, die sind jetzt nicht so mega unrealistisch. Die anderen beiden, Schalke hat der echten Lauf. Bayern ist eine Wundertüte. Kommt es vielleicht auch drauf an. Ich weiß nicht, ist es englische Woche, glaube ich, sogar vor Weihnachten. Da ist dann bei uns immer so die Frage, ja, wer kann noch laufen? Das ist dann so ein Hop- oder Top-Lotteriespiel und auch wahrscheinlich ein bisschen vom Wetter abhängig. Aber ich bin jetzt nicht total pessimistisch, was es angeht. Wir haben jetzt schon, glaube ich, die meisten Punkte aller Zeiten in der Hinrunde und die läuft ja noch. Deswegen wird es auf jeden Fall einen Rekord geben. Das ist eine echt gewagte Voraussage jetzt. Wir merken, die Laune ist sehr gut beim SC Freiburg und das habe ich besprochen vor dem Spiel am Samstag unserer Wölfe im Breisgau mit Michael Schröder vom Füchsle-Talk und ich danke wie immer für das Gespräch. Ja, noch ein kleiner Gag zum Abschluss, vielleicht würde ich freuen. Gerne. Ein neues Stadion wird am Wolfswinkel stehen. Also haben wir dann die Füchse am Wolfswinkel. Da kommt ihr dann noch lieber zu uns, glaube ich. Sehr schön. So soll es sein. Guter Gag zum Abschluss. Ich danke dir recht schön und bis zum nächsten Mal. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Woran erkennt man die Mutter eines Eintracht Braunschweig-Fans? Sie piept beim Rückwärtslaufen. Faninfos. Ja, und da geben wir noch mal ein paar Hinweise schon mal auf das Auswärtsspiel in München. Und da endet der eingeschränkte Vorverkauf für Dauerkartenbesitzer und Mitglieder am Freitag, also morgen um 12 Uhr, 6. Dezember. Und es wird dringend geraten dazu, diesen zu nutzen, denn in München wird wahrscheinlich keine Tageskasse öffnen für das Spiel gegen die Bayern am 21. Dezember. Tickets gibt es aber noch in Wolfsburg bei den bekannten Vorverkaufsstellen, also wer da schnell ist, gerne. Und dann schon mal ein weiterer Hinweis auf das Wintertrainingslager in Portugal. Da fliegt ja unsere Mannschaft hin nach Almansil. Habe ich das ausgesprochen? Ich hoffe ja. Und 4. bis 11. Januar geht es dann an die Algarve-Küste. Fans, die Interesse haben, das Team ins Trainingslager zu begleiten, da gibt es die Möglichkeit, sich für einen Charterflug, wo die Bundesligamannschaft auch mitfliegt, anzumelden. Also 6. Dezember morgen auch da Stichtag. Detaillierte Informationen auch über die VfL Wolfsburg-Fankanäle auf der Homepage oder auch in der App. Und ein Hinweis noch: in der Frauenfußball-Bundesliga findet am kommenden Sonntag der erste Rückrundenspieltag statt. Und da treten die Frauen beim SC Sand an, war ja vor ein paar Jahren nochmal Pokalfinale. Und da gibt es dann auch die entsprechenden Informationen, wer da die Fans begleiten oder die Mannschaft begleiten möchte, welche Fans die dann begleiten möchten. Da ist dann die Frauenfanbeauftragte Petra Bialowons at vfwolfsburg.de. Ja, Ansprechpartnerin, und falls da jemand Klärungsbedarf hat, dann gerne dann auch an die Petra wenden. Ja, Malte hat schon gesagt, Samstag wieder Wölferadio Arena live mit Malte und Jan. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn ihr es nicht nach Freiburg schafft und dann ja wieder durch die grün-weiße Brille erfahrt, wie sich unsere Mannschaft dort schlägt. Wird schwer genug, wie wir ja gehört haben. Freiburg ist gut drauf. Trotzdem müssen wir zuversichtlich sein, um ein paar Punkte zu holen vor Weihnachten. Ich finde, 20 sind ein bisschen wenig für eine Runde. Das wäre in Summe dann quasi gerade so der Klassenerhalt, wenn das in der Rückrunde ähnlich läuft. Insofern darf gerne noch ein bisschen was dazukommen. Drücken wir mal die Daumen, dass das klappt. Ja, die Sendung sehr lang heute geworden, aber auch informativ und vielfältig, hätte ich jetzt fast gesagt, wie es unser Vereinsmotto auch ist, Hashtag Vielfalt. Da gerne dann auch eure Meinung zur Sendung. Schreibt sie mir bei Wolfsblog, schreibt sie mir bei Facebook. Danke auch an Sebastian und Wolfgang für die inhaltliche und auch an Norman, wie immer, für die technische Unterstützung hier. Und ja, dann hoffen wir mal, dass das alles gut geht und der VfL noch ein paar Punkte einfährt bis Weihnachten. Am besten schon am Samstag in Freiburg. Das soll es gewesen sein. Bis dahin, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Das ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die